Jonathan! Jonathan! Jonathan, wo bist du? Ich hätte sterben müssen. Nicht du, Jonathan. Als ich aufblickte, saß eine weiße Taube ganz dicht neben mir auf dem Fensterbrett. Sie sah mich mit freundlichen Augen an. Wohlgemerkt, weiß war sie. Schneeweiß. Nicht grau wie die Tauben auf dem Hof. Es war genauso wie im Lied »Fliegt eine weiße Taube zu dir her«. Mir war, als hörte ich Jonathan singen. Fliegt dann eine weiße Taube übers Meer zu dir. Die Brüder Löwenherz. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Astrid Lindgren. Aus dem Schwedischen übersetzt von Anna-Lise Kornitzki. Bearbeitung Maria Fremme. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Erster Teil. Wir sehen uns wieder in Nagiala. Lass, oh Liebste, sie zum Fenster zu dir herein. Denn mit ihr wird meine Seele immer bei dir sein. Denn mit dir wird meine Seele immer bei dir sein. Anfangs hieß Jonathan mit Nachnamen Löwe, genau wie Mama und ich. Papa hieß Axel Löwe, aber als ich 2 Jahre alt war, ging er von uns weg und fuhr zur See. Und Jonathan heißt jetzt nicht mehr Löwe. Alle nennen ihn Löwenherz, wenn sie von ihm reden. Jonathans Lehrerin hat in der Zeitung über ihn geschrieben und ihn so genannt, Jonathan Löwenherz, weil er so tapfer war und mutig, wie der mutige englische König, der Richard Löwenherz hieß. Krümelchen. Ich hatte immer Angst, weil ich wusste, dass ich sterben muss. Jonathan hat mich getröstet. Aber soll ich dir was erzählen? Ja. Weißt du, was passiert, nachdem man stirbt? Mhm. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man wacht einfach auf und man ist in einem anderen Land, weißt du? Nagiala heißt das. Dann erzählte er mir von Nagiala, wo noch die Zeit der Lagerfeuer und Sagen ist. Er sagte, Nagiala läge irgendwo hinter den Sternen. Wo genau, wisse er nicht, aber dort würde ich hinfliegen. Grüne Wiesen, große Wälder, Bäche mit ganz klarem Wasser. Und stell dir vor, du erlebst die tollsten Sachen. Als das Feuer ausbrach, lag ich in unserer Küche auf meiner Schlafbank. Wo hätte ich auch anders sein sollen, mit meinem Husten und krank, wie ich war. Mama arbeitete sonst meistens nebenan im Zimmer. Mehr Zimmer hatten wir nicht. Und nähte Kleider für ihre Kundinnen. Aber ausgerechnet an diesem Tag war ich allein zu Hause. Ich hätte vor Jonathan sterben müssen. Aber Jonathan, der gerade aus der Schule kam, ist zu mir nach oben gerannt. Er wollte mich vor dem Feuer retten. Mich, den sterbenskranken Krümel. Los, komm her, Krümel, schnell. Du musst hier raus. Er nahm mich auf seinen Rücken. Ich hab solche Angst, Jonathan. Du brauchst keine Angst haben, Krümel. Halt dich nur gut fest, ja? Hörst du? Er kletterte mit mir auf die Fensterbank. Nicht loslassen. Hörst du? Ich klammerte mich an ihn, so gut ich konnte. Und dann sind wir gesprungen. Er mit mir auf seinem Rücken. Zuerst lag er mit dem Gesicht nach unten da. Aber dann drehte ihn jemand auf den Rücken, sodass ich sein Gesicht sah. Wein nicht grün. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann schloss er die Augen und es kamen Leute und trugen ihn weg. Aber gewiss doch, das war er. Das war Jonathan. Denn mit dir wird meine Seele immer bei dir sein. Denn mit dir wird meine Seele immer bei dir sein. Ich wollte etwas sagen, konnte aber nicht. Ich lag nur still da und hörte der Taube zu. Und ich freute mich so sehr, dass ich am liebsten an die Decke gesprungen wäre. Denn was ich hörte, war wunderbar. Nangiala, Gestern, Jonathan. Meine Gedanken schlugen Purzelbäume. Löwenherz. Löwenherz. Löwenherz. Löwenherz. Brüder Löwenherz. Brüder Löwenherz. Brüder Löwenherz. Natürlich war es wahr mit Nangiala. Ich solle mich beeilen, auch dorthin zu kommen, sagte Jonathan. Als er dorthin gekommen sei, habe er ein Haus vorgefunden, als hätte es dort in Nangiala auf ihn gewartet. Es sei ein altes Geöft, sagte Jonathan. Reiterhof heiße es und es liege im Kirschtal. Ein kleines grünes Schild hänge an der Gartenpforte, sagte Jonathan. Auf dem stehe: Die Brüder Löwenherz. Reiterhof, Kirschtal, Nangiala. Sicherheitshalber habe ich die Adresse aufgeschrieben. Nangiala! Ich komme, Jonathan! Nangiala. Ich komme! Nangiala! Ich wusste, bald würde ich dorthin fliegen, nach Nangiala. Aber vorher wollte ich noch einen Zettel schreiben und ihn auf den Küchentisch legen. Für Mama. Wein nicht. Das ist nicht seine Mama. Schrift. Oh, mein liebes Kind. Wir sehen uns. Weine nicht, Mama. Wieder. Wir sehen uns wieder in Nangiala. Nangiala. Oh, mein lieber Karl. Was hast du hier auf die Rückseite geschrieben? Die Brüder Löwenherz? Reiterhof, Kirschtal, Nangiala. Nangiala. Das klingt ja schön. Etwas Seltsameres habe ich nie erlebt. Ganz plötzlich stand ich vor der Gartenpforte mit dem grünen Schild. Die Brüder Löwenherz. Tatsächlich, da steht es. Die Brüder Löwenherz. Das sind wir, Jonathan und ich. Ich lief den schmalen Pfad hinunter zum Fluss. Jonathan! Jonathan, wo bist du? Jonathan! Dort unten auf der Brücke saß er, mein Bruder. Sein Haar leuchtete im Sonnenschein. Jonathan! Jonathan! Krümel? Ja! Krümel, Mensch, Krümel, da bist du ja endlich. Ja. Mein kleiner Krümel. Mensch, das passt doch. Krümel Löwenherz, oder? Komm her. Krümel. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Jonathan, hast du was gemerkt? Ich huste überhaupt nicht mehr. Klar hustest du nicht mehr. Du bist ja jetzt in Nangiala. Ach, Jonathan, was meinst du? Bin ich auch hübscher geworden? Guck in den Spiegel, dann siehst du's. Mit Spiegel meinte er den Fluss. denn das Wasser war so klar und still, dass man sich darin spiegeln konnte. Jonathan mit seinem goldenen Haar und seinem hübschen Gesicht und ich mit meinem strähnigen Haar und meiner Knubbelnase. Du siehst gesund aus, Krümel. Ganz anders als früher. Und da fühlte ich es. Ich spürte, dass ich durch und durch gesund und froh war. Und wozu brauchte ich dann auch noch schön sein? Mein ganzer Körper war ohnehin so glücklich, dass es darin irgendwie lachte. Und dann erblickte ich das Kirschtal. Weiß und grün von Kirschblüten und grünem Gras. Und durch all das Grün und Weiß wand sich der Fluss wie ein Silberband. Dieses Tal ist wohl das schönste auf Erden. Stimmt's, Jonathan? Ja, aber nicht auf Erden. Ha, stimmt. Hab grad schon fast wieder vergessen, dass wir in Nangiala sind. Und guck mal, Jonathan, die Berge rund um das Kirschtal. Sie sehen aus, als wollen sie es beschützen. Wer weiß, vielleicht kann das Tal den Schutz gebrauchen. Sogar die Luft hier hat etwas Besonderes. Sie ist so rein, so frisch. Am liebsten möchte man sie trinken. Juhu! Haha! Juhu! Weißt du noch, Jonathan, wie krank ich war? Und jetzt? Jetzt ist alles ganz anders. Der Pfad, auf dem wir gingen, war weiß von herabgeschnallten Kirschblüten. Gleich sind wir da, Krümel. Ich bin so gespannt, wie es dir gefällt. Am Ende des Pfades lag der Reiterhof mit dem grünen Schild an der Gartenpforte. Die Brüder Löwenherz. Jonathan, dass wir hier wohnen. Ja, stell dir vor. Er ist nicht riesig, unser Reiterhof. Aber ist es nicht herrlich hier? Ja, das war es. Ich kann mir keinen Ort vorstellen, wo ich lieber wohnen möchte. Ein schönes altes Haus, weiß mit grünen Eckpfosten und einer grünen Tür. Und grünem Rasen ringsum. Hereinspaziert, Krümel-Löwenherz. Eigentlich waren es zwei Häuser, obwohl eines eher wie ein Stall aussah. Sie lagen im rechten Winkel zueinander. Hier gefällt's mir. Es ist wie... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unser Zuhause, Krümel. Wir sind in unserem Garten. Ja, das stimmt. Es gab Fliederbüsche und Kirschbäume, die üppig blühten. Und alles war von einer niedrigen Steinmauer umrahmt. Die Mauer war voller rosa Blumen. Wir sind daheim. Du kannst es dir aussuchen, Krümel. Möchtest du zuerst ins Haus oder lieber zuerst in den Stall? Lieber zuerst in den Stall. Das habe ich mir gedacht. Jonathan ging in das kleinere der beiden Häuser und ich lief ihm hinterher. Und wie ich hinterher lief. Es war wahrhaftig ein Pferdestall, genau wie ich es mir gedacht hatte. Und drinnen standen zwei Pferde. Zwei schöne Pferde, die uns die Köpfe zuwandten. Es war, als wollten sie uns begrüßen. Das sind Grimm und Fjala. Aber das... Und jetzt rate mal, welches von beiden dir gehört. Nein, Jonathan. Mich führst du nicht an. Versuch mir nicht einzureden, dass ich ein Pferd habe. Denn das glaube ich doch nicht. Ach komm schon, Krümel, red doch nicht so. Hier in Nangiala hat jeder ein Pferd. Ohne Pferd kommt man nicht weit. Und hier muss man manchmal wirklich weite Strecken hinter sich bringen. Verstehst du? Dass man in Nangiala ein Pferd brauchte, war einfach nur wunderbar. Jonathan, sie sehen so schön aus. So schwarz und glänzend. Und sie sind fast gleich. Das ganz Schwarze ist Grimm. Dann muss das mit dem weißen Fleck auf der Stirn Fjala sein. Er gehört dir, Krümel. Fjala ist dein Pferd. Ich ließ Fjala an mir schnuppern. Guter Fjala. Streichelte ihn und hatte nicht die Spur Angst. Siehst du schön aus. Obwohl ich eigentlich noch nie ein Pferd angefasst hatte. Oh, liebes Pferd. Ich mochte ihn von Anfang an. Und Fjala mochte mich wohl auch. Komisch. Hier in Nangiala kriegt man wohl alles, was man sich gewünscht hat. Das habe ich dir doch gesagt, mein kleiner Krümel. Ja, genau das hatte er wirklich gesagt, als er zu Hause in unserer Küche bei mir saß. Und jetzt sah ich, dass es stimmte. Komm, Krümel, ich zeig dir unser Haus. Nie, nie und nimmermehr vergesse ich diesen ersten Abend in der Küche des Reiterhofes. Wie wunderbar es war, dort vor dem Kamin auf der großen Holzbank zu liegen und wie früher mit Jonathan zu reden. Ich finde das am besten, wir wohnen beide in der Küche, so wie immer. Hm? Was meinst du, Krümel? Dann kann Mama die Stube kriegen, wenn sie kommt. Küche und Stube, das war der ganze Reiterhof. Aber trotzdem hatten wir hier mindestens doppelt so viel Platz wie zu Hause. Zu Hause habe ich einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Für Mama. Ich habe ihr geschrieben, dass wir uns in Nangiala wiedersehen. Aber wer weiß, wann sie kommt. Egal, wann Mama kommt. Sie kriegt die schöne Stube. Mit Platz für 10 Nähmaschinen, wenn sie es möchte. In den Winkeln unserer Küche wurde es schummrig. Und Jonathan fing an, Geschichten zu erzählen. Wie früher in der Stadt. Er erzählte und erzählte. Von dem Mädchen, was. Ich wurde immer müder und müder. Und irgendwann schlief ich ein. Habe ich dir die nicht damals auch schon erzählt? Kein einziges Mal musste ich husten. Kein bisschen. Krümelchen! Frühstück! Komm, Kekse zum Frühstück? Ja. Nachdem man was gefrühstückt hat, geht man in den Stall und striegelt sein Pferd. Und dann reitet man los. Heya! Jana, lauf zu! Wuhu! Ich reite! Ja. Ich fliege! Ja, Krümel. Ich galoppierte davon, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Jana, du bist das allerbeste Pferd auf der ganzen Welt! Hier in Nangiala ist die Zeit der Lagerfeuer und Sagen. So hast du gesagt, Jonathan. Ja, so habe ich es gesagt. Es ist wohl eine sehr alte Zeit, in der wir hier in Nangiala leben, oder? Ja, schon. Aber nur in gewisser Weise. Man könnte auch sagen, es ist eine junge Zeit. Eine junge und frische und gute Zeit, in der es sich einfach und leicht leben lässt. Wenigstens hier im Kirschtal. Ist es denn nicht überall so? Oh nein, wahrhaftig nicht. Aber hier ist es doch ganz ruhig und still. Und du hast gesagt, dass man von früh bis spät selbst nachts Abenteuer erlebt. Ja, mein kleiner Krümel, Abenteuer wirst du schon noch erleben. Aber das will ich doch gar nicht. Ich finde unser Leben hier ist doch schon Abenteuer genug. Abenteuerlicher braucht es meinetwegen nicht zu werden. Ach, weißt du, ich wünschte, dass es so für dich bliebe, Krümel. Genauso bliebe wie jetzt. Denn glaub mir, es gibt auch Abenteuer, die es nicht geben sollte. Aber was meinst du damit? Vergiss es, Krümel. Aber was? Heute Abend reiten wir ins Dorf zum Goldenen Hahn. Da lernst du dann Sophia, Jossi und alle anderen kennen. Der Goldene Hahn? Was ist das? Das Wirtshaus im Dorf. Es heißt der Goldene Hahn. Da treffen sich immer alle. Aber Jonathan... Ach komm schon, Krümel. Wovor hast du denn Angst? Du glaubst doch nicht, dass dir jemand was tun will. Nein, das nicht. Aber vielleicht lachen sie über mich. Eigentlich fand ich es selbst dumm, was ich da sagte. Denn warum sollten sie über mich lachen? Aber sowas bilde ich mir ja ständig ein. Du brauchst keine Angst haben, Krümel. Sie werden dich mögen. Und weißt du was? Hm? Ja? Ich finde, wir nennen dich ab jetzt Karl. Weil du doch Löwenherz heißt. Krümel-Löwenherz, das könnte sie vielleicht zum Lachen bringen. Du selbst hast dich darüber fast totgelacht. Und ich mich auch. Karl Löwenherz. Hier reiten Jonathan und Karl Löwenherz. Das klingt doch gut. Findest du nicht? Doch, ja. Ich finde, das klingt gut. Aber für mich bleibst du mein alter Krümel. Nur damit du das weißt, kleiner Karl. Und jetzt los. Hey! Hey, Jana, lauf! Der Goldhahn war ein gemütliches, altes Wirtshaus. Über der Tür hing ein Schild mit einem vergoldeten Hahn drauf. Ich glaube, dass an diesem Abend jeder Bewohner des Kirchstalls zum goldenen Hahn geritten war. Als wir eintraten, war die Schankstube voll von Menschen. Männer und Frauen, groß und klein. Hey! Jonathan! Und er ist nicht alleine. Da kommen ja wahrhaftig die Brüder Löwenherz, alle beide. Stimmt's, Jonathan? Komm mal her, du. Der Mann, der so laut gerufen hatte, war der Schankwirt. Er kam auf mich zu und packte mich und stellte mich mit einem Schwung auf den Tisch, sodass mich alle sehen konnten. Da stand ich und spürte, dass ich ganz rot wurde. Das ist mein lieber Bruder Karl Löwenherz, der endlich gekommen ist. Ihr müsst alle ganz nett zu ihm sein. So nett, wie ihr zu mir seid. Ja, darauf kannst du dich verlassen, Jonathan. Komm mal wieder runter! Er stellte mich auf den Boden und sah mich an. Doch ehe er mich losließ, drückte er mich einen Augenblick an seine Brust und ich merkte, wie stark er war. Wir beide werden genauso gute Freunde werden wie Jonathan und ich. Hm? Was meinst du? Ja, Herr. Herr, Yoshi heiße ich, aber meistens nennt man mich Goldhahn. Und zum Goldhahn kannst du kommen, wann immer du willst. Vergiss das nicht, Karl Löwenherz. Jonathan steuerte auf einen Tisch zu, an dem eine Frau saß, ganz allein. Sie war weder jung noch alt, sondern so dazwischen. Und mit gebräunter Haut, wie man sie bekommt, wenn man bei jedem Wetter draußen ist. Wir setzten uns zu ihr. Karl, komm, ich will dir jemand Besonderen zeigen. Das ist Sophia. Willkommen im Kirchtal, Karl Löwenherz. Wie gefällt es dir bei uns? Du hast dich doch bestimmt schon mit deinem Pferd angefreundet, oder? Ja, Fiala ist das beste Pferd der Welt. Ja, das glaube ich dir gern. Obwohl Sophia lachte, schien es mir, als sei sie über irgendetwas bekümmert. Und noch etwas anderes fiel mir auf. Alle Leute sahen Sophia fast ehrfürchtig an. Und stand jemand auf, um nach Hause zu gehen, verneigte er sich, gerade so, als wäre sie etwas Besonderes. Auf Wiedersehen, Sophia. Sie saß dort in ihrem einfachen Kleid und dem Kopftuch und ihren braunen Händen, wie eine gewöhnliche Bauersfrau. Was war denn so Besonderes an ihr? Das hätte ich gern gewusst. Später, als Jonathan und ich aufbrachen und unsere Pferde losbanden, fragte ich ihn danach. Was ist denn das Besondere an Sophia? Das frage ich mich auch. Was ist eigentlich so Besonderes an Sophia? Frage ich mich schon lange. Was ist eigentlich das Besondere? Der Sprecher war ein Mann mit lockigen roten Haaren, der mir in der Schankstube deshalb aufgefallen war, weil er die ganze Zeit brummig ausgesehen hatte. Wer war das? Das war Hubert. Und er weiß recht gut, was das Besondere an Sophia ist. Komm. Es kam der Tag, an dem ich erfuhr, was an Sophia so Besonderes war. Wir ritten in der Morgenfrühe zum Tulipahof. Am Ende des Tals, unmittelbar vor den hohen Bergen, wo Sophia wohnte. Brrr. Sophia fütterte gerade ihre Tauben, all ihre schneeweißen Tauben. Jonathan, weißt du noch, war es nicht eine von diesen Tauben, die dir ihr Federkleid geliehen hat, damals, als du bei mir warst? Ja, wie hätte ich sonst zu dir kommen können? Nur Sophias Tauben können durch die Himmel fliegen, in jede Ferne. Die Tauben umgaben Sophia wie eine weiße Wolke. Ganz still stand sie dort inmitten der flatternden Flügel, bis sie uns erblickte. Hallo, ihr zwei. Jonathan, gut, dass du da bist. Was ist passiert? Gestern Abend habe ich Violanta gefunden. Tot mit einem Pfeil in der Brust, oben in der Wolfsschlucht. Und die Botschaft war weg. Dann ist es so, wie ich vermutet habe. Wir haben einen Verräter am Kirchtal. Sophia blickte zu den Bergen hinauf und sah dabei so besorgt aus, dass auch ich unruhig wurde. Was hast du, Sophia? Wonach spähte sie aus? Auf wen wartete sie? Da! Da kommt sie! Gott sei Dank! Da ist Paloma! Ach, mein Täubchen! Kommt! Kommt mit, ihr beide, schnell! Mit der Taube auf der Schulter lief Sophia vor uns ins Haus. Sie führte uns in eine kleine Kammer neben der Küche. So, schnell, schnell, Lies. Nein, nein, nein. Uns darf niemand belauschen. Ich mache erst die Läden zu. Ja, gut. Sie wollte wohl ganz sicher sein, dass niemand sah und hörte, was wir taten. Mal gucken, was sie steckte die Hand unter einen Flügel und zog eine kleine Kapsel hervor. Daraus nahm sie einen zusammengerollten Zettel. Orwa wurde gestern aufgegriffen. Man hält ihn in der Cutler-Höhle gefangen. Oh, nein. Einer aus dem Kirschtal muss sein Versteck verraten haben. Ein Verräter ist unter euch. Sucht und findet ihn. Ein Verräter? Wie ich es gesagt habe. Was glaubst du, wer es ist? Ich weiß nicht. Wer kann so schlecht sein? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Aber Gnade ihm Gott, wenn ich es herausfinde. Ich hörte zu und begriff nichts. Pass auf. Du erzählst Karl, was hier in Nangiala los ist. Inzwischen mache ich euch beiden Frühstück. Und da erzählte Jonathan mir von Nangialas beiden grünen Tälern, die so schön in Nangialas Bergen liegen. Dem Kirschtal und dem Heckenrosental. Weißt du, früher konnten die Leute frei und ungehindert über die wilden Berge und die schmalen, gewundenen Pfade vom Kirschtal ins Heckenrosental kommen. Und umgekehrt. Aber jetzt kommt niemand mehr aus dem Heckenrosental heraus. Und auch niemand mehr hinein. Niemand außer Sophias Tauben, weil das Tal in der Hand des Feindes ist. Aber wer ist der Feind? Tengil heißt er und herrscht in Kamanyaka. Es ist das Land der uralten Berge hinter dem Fluss der uralten Flüsse. Und jetzt will er Nangiala beherrschen. Das Heckenrosental hat er schon mit seinen Tengil-Männern besetzt. Er ist der schlimmste aller Tyrannen, grausam wie eine böse Schlange. Und niemand weiß, wie es dem Kirschtal gehen wird. Ich bekam Angst, aber ich wollte sie natürlich nicht zeigen. Und warum muss er nach Nangiala kommen und alles zerstören? Ach, ich kann dir nicht sagen, warum er alles vernichten muss. Er ist eben so. Und dann murmelte er etwas von Cutler, was ich wohl nicht hören sollte. Aber ich hörte es. Wer ist Cutler? Nein, Krümel. Ich weiß, dass du dich schon jetzt fürchtest. Von Cutler erzähle ich dir nicht. Ich erzähl dir lieber, was an Sophia so Besonderes ist. Sie leitet unseren geheimen Kampf gegen Tengil, weißt du? Aber warum Sophia? Warum gerade sie? Weil sie stark ist und nicht die Spur Angst hat. Wie ich mir in diesem Moment wünschte, ebenso mutig zu sein wie Sophia und Jonathan. Orwa. Aber ich hatte solche Angst, dass ich kaum denken konnte. Ohne Orwa können wir den Kampf gegen Tengil nicht gewinnen. Ohne ihn ist es wohl mit Nangialas grünen Tälern aus. Und dann sagte Jonathan etwas, das schlimmer war als alles andere. Ich muss dir noch was erzählen. Ich muss leider ins Heckenrosental. Ich muss versuchen, Orwa aus der Cutler-Höhle zu befreien. Aber was... Krümel, du wirst eine Zeit lang auf dem Reiterhof allein bleiben müssen. Ich musste daran denken, wie es damals gewesen war. Nein! Damals, als Jonathan tot und fort gewesen war. Nein, Jonathan! Und ich auf meiner Schlafbank in der Küche gelegen hatte. Ich will mit, Jonathan! Und nicht mit Sicherheit gewusst hatte, ob ich ihn wiedersehen würde. Nie, nie, nie mehr bleibe ich alleine. Nie wieder. Es war nicht leicht für ihn, mich zu beruhigen. Aber schließlich brachte er es fertig. Als wir uns am Abend in unserer Küche am Feuer wärmten, war ich nicht mehr böse, nur noch traurig. Aber Jonathan, warum geht nicht Sophia ans Heckenrosental? Tengil hasst Sophia. Er weiß, dass sie unseren Kampf gegen ihn leitet. 15 Schimmel hat er demjenigen versprochen, der ihm Sophia bringt. Tot oder lebendig. Und du? Alle glauben, dass ich nur ihr Gärtnerbursche bin. Aber musst du denn wirklich weg, Jonathan? Es gibt Dinge, die man tun muss. Selbst wenn sie gefährlich sind. Aber warum bloß? Weil man sonst kein Mensch ist. Sondern nur ein Häuflein Dreck. So. Und jetzt legen wir uns schlafen. Hm? Was meinst du, Karl Löwenherz? Jonathan? Ja? Kommst doch ganz bestimmt wieder. Ach, Dummkopf, du. Natürlich komme ich wieder. Ja. Sicher. Ganz sicher. Wir sehen uns wieder, mein kleiner Krümel. Und wenn nicht hier, dann... Ja, dann in Nangi Lima. Aber davon erzähle ich dir ein andermal. So, und jetzt schlaf. Am nächsten Morgen lag Nebel über dem Kirschtal. Ich sah Jonathan davonreiten und glaubt mir, das Herz wollte mir brechen, als ich dort stand und mit ansehen musste, wie der Nebel ihn verschlang. Ich blieb allein zurück und ich begreife nicht, wie ich diese Zeit allein auf dem Reiterhof ertragen habe. Meistens war ich wohl im Stall bei Fiala. Hin und wieder kam Sophia vorbei und brachte mir Essen. Brot, ne? Danke, lecker. Ja. Oh, das riecht ja, gut. Das ist noch richtig warm. Und an einem Abend ritt ich zum goldenen Hahn. So, Hubert. Und noch einen roten. Schreibe an. Nimm die Kreide und ja, schreibe an. Hey! Wie mich alle anstarrten, als ich ohne Jonathan in die Schankstube trat. Guten Abend. Hey, was ist denn los? Nur die Hälfte der Brüder Löwenherz? Wo hast du denn Jonathan gelassen? Ich dachte daran, was Jonathan und Sophia mir gesagt hatten. Was auch geschah, ich durfte keiner Menschenseele erzählen, was Jonathan vorhatte und wohin er unterwegs war. Ich tat also, als hätte ich Jossis Frage überhört. Aber dieser Hubert, der wollte es auch wissen. Na, wo ist er denn? Jonathan. Sophia ist doch ihren Gärtnerburschen nicht etwa losgeworden. Jonathan ist auf der Jagd. Er ist in den Bergen und jagt Wölfe. Ach komm, jetzt schau nicht so traurig drein, kleiner Karl Löwenherz. Jonathan kommt bestimmt bald wieder. Hm. Warte, ich hab was für dich. So, hier. Er streichelte mir die Wange und schenkte mir ein paar Kekse. Na? Eines Nachts träumte ich von Jonathan. Krümel! Krümel, Hilfe! Hilfe, Krümel! Jonathan, er brauchte Hilfe. Krümel! Hilfe! Hilfe! Krümel! Ich fühlte mich so verängstigt Krümel! Und einsam wie niemand sonst auf der Welt. Und vielleicht läge ich noch immer auf der Bank vorm Kamin, wäre mir nicht plötzlich eingefallen, was Jonathan gesagt hatte. Es gibt Dinge, die man tun muss, selbst wenn sie gefährlich sind. Weil man sonst kein Mensch ist, sondern nur ein Häuflein Dreck. Du hast ja recht, Fiala. Ich tue es. Ich reite mit dir ins Heckenbosental. Ich tue es. Ich bin kein Häuflein Dreck. Am nächsten Tag trug ich zusammen, was ich mitnehmen wollte. Eine Wolldecke, einen Feuerstein zum Feuer anmachen und einen Sack voller Hafer für Fiala. Und ab in die Tasche. Ich stopfte gerade meinen Rucksack voll mit Sophias Roggenbrot. Da sah ich Hubert über den Hof in den Pferdestall gehen. Ich lief ihm hinterher. Hey, Hubert, was machst du hier bei meinem Pferd? Nichts. Ich wollte zu dir, aber da habe ich dein Pferd wieder gehört. Ich mag Pferde. Es ist ein feines Pferd, dein Fiala. beinahe ebenso schön wie meine Blender. Sie ist eine Schimmelstute. Ja. Ich war mir sicher, dass Hubert der Verräter war. Wer sonst sollte es sein? Magst du Schimmel? Ja, Schimmel mag ich besonders gerne. Am liebsten hättest du wohl 15 Stück davon, dachte ich. Von Tengil, wenn du ihm Sophia auslieferst. Und was willst du von mir? Dir das hier geben. Er reichte mir etwas, das in ein weißes Stück Leinen gehüllt war. Schau mal, du hast gestern so traurig und hungrig ausgesehen. Und da dachte ich, dass es auf dem Reiterhof mit Essen vielleicht nicht so gut bestellt ist. Jetzt, wo Jonathan auf der Jagd ist. Ich öffnete das Leinenbündel und hielt eine prächtige Hammelkeule in der Hand. Gedörrt und geräuchert. Ich danke dir. Ja, das ist schon gut, nimm es. Wieso bloß musste ich sie ausgerechnet von diesem Verräter Hubert annehmen? Naja. Aber was hätte ich sonst tun sollen? Ich denke, er wird schon zurückkommen. Dein Jonathan. Das macht er bestimmt, er kommt zurück, der Jonathan. Als Hubert gegangen war, lief ich in die Küche und steckte die Hammelkeule in meinen Rucksack. Nahm ein Stück Kohle aus dem Herd und schrieb damit eine Botschaft für Sophia an die Küchenwand. Jemand rief im Traum nach mir. Ihn suche ich in der Ferne hinter den Bergen. Nur Sophia sollte diese Botschaft verstehen, niemand sonst. Und schon gar nicht Hubert, der Verräter. Deshalb schrieb ich so geheimnisvoll. Heya, Fjala, lauf zu! Und dann verließ ich den Reiterhof und ritt die Berge hinauf. Begreifst du, Fjala, was es für ein Abenteuer für mich ist? Ich grübel, sitze auf meinem Pferd und sehe all diese Schönheit. Nach einiger Zeit wurden die Berge wilder und auch bedrohlicher. Ich hatte einen schmalen Reitpfad entdeckt. Es begann dunkel zu werden und der Pfad wurde immer tückischer. Bald führte er steil aufwärts, bald fiel er jäh ab. Dass ich dachte, das kann niemals gut gehen. Oh, du lieber Fjala, wenn ich dich nicht hätte. Um uns herum wurde es dunkel. Hast du das gehört, Fjala? Die Berge sind so schwarz. Oh je, so schwarz und finster. Und wie schnell das geht. Ich kenne keinen, der sich so schnell fürchtet wie ich mich. Wenn's bloß keiner auflauert, Fjala. Bestimmt wimmelte es hier in den Bergen von Tengils Kundschaftern und Soldaten. Sicherlich war Jonathan längst tot. All diese Gedanken kreisten in meinem Kopf. Fjala, ich hab solche Angst. Ich spürte, wie Fjala von dem Wolfsgeheul nervös wurde. Dass man das durchhält. Seltsamerweise entfernte sich das Wolfsgeheul plötzlich. Als ob jemand die Wölfe verjagt hätte. Fjala beruhigte sich. Vor mir im Mondschein wand sich der Pfad höher in die Berge empor. Mir war klar, dass wir beide in die Tiefe stürzen würden, wenn Fjala auch nur ein einziges Mal daneben trat. Ich wagte nicht, die Augen offen zu halten. Fjala, wenn wir abstürzen, dann will ich es wenigstens nicht sehen. Aber Fjala trat nicht daneben. Er schaffte es. Und als ich aufblickte, waren wir auf einer kleinen Lichtung angelangt. Und da entdeckte ich etwas wirklich Gutes. Eine tiefe Kluft führte geradewegs in den Berg hinein. Eine Höhle! Fjala! Hier können wir ausruhen. Du kriegst dein Hafer und wir haben sogar ein Dach über dem Kopf. Hoffentlich finden wir hier einen Schlafplatz. Mann, ist es hier eng. Ich dachte schon, wir können gar nicht mehr übernachten. Hier ist ein guter Schlafplatz. Hier können wir übernachten. Warte mal. Fiala, ich muss kurz den Hafer und das Brot und die Decke rausholen. Als Fiala versorgt war, holte ich mein Proviant aus dem Rucksack. Wie herrlich es war, nach den Strapazen in einer sicheren Höhle zu sitzen, mein Brot zu essen und an der Hammelkeule zu nagen. Sie schmeckte köstlich. Ich wünschte nur, jemand anders als dieser Hubert hätte sie mir geschenkt. Zum Schlafen wickelte ich mich in der dunkelsten Ecke der Höhle in meine Wolldecke. Und ehe ich mich auch nur ein bisschen fürchten konnte, schlief ich ein. Ich fuhr aus dem Schlaf und war hellwach. Zwei Pferde kamen zu mir hereingetrottet. Fiala begrüßte sie mit einem Wiehern. Von den Männern draußen schien keiner gemerkt zu haben, dass ein fremdes Pferd gewiehert hatte. Ich legte mich platt auf den Boden und droppte vorwärts auf die Stimmen zu. Wenn er auch diesmal nicht pünktlich kommt, dann schneid ich ihm die Ohren ab. Da sah ich sie. Zum ersten Mal. Tengil-Männer. Grobe Züge, schwarze Helme auf dem Kopf. Es gab keinen Zweifel. Er hat noch allerlei zu lernen, dieser Kerl. Dies waren zwei der Grausamen, die mit Tengil ausgezogen waren, um Nangialas grüne Täler zu verwüsten. Und um keinen Preis wollte ich ihnen in die Hände fallen. Hier sitzen wir Nacht für Nacht und warten vergeblich. Und was tut er schon Großes, hä? Brieftauben schießen. Ja, das ist schön und gut. Aber Tengil verlangt mehr als das. Ja. Da begriff ich, von welchem Kerl sie sprachen und auf wen sie warteten. Der Verräter Hubert war es. Er wird Sophia in der Katlerhöhle sehen. Ja, ja. Und wenn der Kerl das nicht zustande bringt, dann Gnade ihm. Ja, dann will ich nicht in sein Haut stecken. Ja, ich wollte mit ansehen, wie Hubert das Kirschtal und alle, die dort lebten, verriet. Hörst du was, was ich höre? Ja, meinst du, ich bin taub? Und dann kam er. Aber es war nicht Hubert. Du bist spät dran. Es ging nicht früher. Es tut mir leid. Jossi war es, der Goldhahn. Jossi, der so nett und lustig und rotwangig war. Hubert jagt heute Nacht in den Bergen Wölfe. Vor ihm musste ich mich verstecken, das seht ihr doch ein. Tatsächlich, Jossi, er war der Verräter. Und ich hatte mir von vornherein eingebildet, es sei Hubert. Aber der hatte mir ja die Hammelkeule geschenkt und die Wölfe verjagt. Dass man sich von den anderen so leicht falsche Vorstellungen macht. Ihr solltet diesen Hubert genauso in die Katlerhöhle stecken wie Sophia. Denn er hasst Tengil, nicht weniger. Und jetzt saß dieser verräterische Jossi nur ein Stück von mir entfernt am Lagerfeuer der Tengil-Männer. Komm mal hier rüber. Komm mal. So, mach mal deine Hände. Feder und Kader nannte er sie. Die beiden mochten ihn nicht. Das merkte man. Alle Tengil-Männer müssen das Cutler-Zeichen tragen. Selbst ein Verräter wie du. Mit einem Brenneisen, das sie im Feuer erhitzt hatten, brannten sie ihm das Cutler-Zeichen auf die Brust. Ich wünschte, ich hätte das Cutler-Zeichen sehen können. Sicherlich sah es widerwärtig aus. Ich werde bald Sophia und Hubert in das Schloss und Regen drängen. Alle beide. Dann sagte er etwas, was mir fast das Herz zersprengen wollte. Und was ist eigentlich mit dem jungen Löwenherz? Wann fangt ihr den endlich? Er ist gefährlicher als jeder andere. 100 Männer suchen ihn. Jonathan lebte und er war auf freiem Fuß. Wir werden ihn finden, auch wenn wir jedes Haus im Heckenrosental durchstöbern müssten. Löwenherz hat einen kleinen Bruder. Den liebt er über alles. Dieses Bürschchen sollte man vielleicht als Köder benutzen. Du Trottel! Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Naja, wenn wir den Bruder hätten, dann würde dieser Löwenherz schnell aus seinem Versteck hervorkommen? Ja. Damit kriegen wir aus seinem Schlupfwinkel raus. Gebt meinen Bruder frei. Nimmt mich statt seiner. Genau das würde Löwenherz sagen. Er weiß jetzt nicht wirklich, was er seinem Bruder macht. Den vor Qualen bewahren will. Karlchen Löwenherz in eine Falle locken ist nicht schwer. Das schaffe ich mit ein paar Keksen. Das werden wir ja sehen, dachte ich. Was machst du, wenn er gar nicht mehr im Kirschtal ist? Ja, einen furchtsameren Knirps als Karlchen Löwenherz gibt es nicht. Hasenherz wäre der richtige Name für ihn. Ich schämte mich und dachte, ich muss doch mal versuchen, ein bisschen mutiger zu werden. Nur nicht gerade jetzt, wo ich so große Angst habe. Ich muss zurück. Sollte nicht zu lange weg sein, sonst fällt's auf. Sorgt dafür, dass die Sache mit dem Bruder klappt, ja? Ja, ja. Verlasst euch auf mich, aber dem Jungen dürft ihr nichts tun. Um ihn bin ich beinahe ein bisschen besorgt. Ja. Wenn du wieder ins Heckenrosendal kommst, dann denk an die Parole, falls du Wert darauf legst, lebend reinzukommen. Ja. Alle Macht Tengil, dem Befreier. Das präge ich mir Tag und Nacht ein. Gut. Und Tengil vergisst hoffentlich nicht, was er mir versprochen hat. Yossi, Oberster im Kirchtal. Das hat er mir versprochen. Tengil vergisst nie etwas. Dieser Kerl ist was für Cutler, wenn wir erst mal mit dem Kirschtal fertig sind. Ich wusste von Cutler so gut wie gar nichts. Und doch schauderte es mich. Yossi tat mir beinahe leid. Hol die Pferde aus der Höhle. Wir reiten ins Heckenrosental. Feder tat, was Kader gesagt hatte. Psst, Fiala, bitte! Gleich sind die Tengil-Männer weg. Dann haben wir es geschafft. Dann sitzen wir nicht mehr in der Falle. Das glaubte ich. Aber Fida kam zurück. Was haben wir denn da? Zum Donnerwetter, wen haben wir denn da? Hä? Aua! Fida zerrte mich aus meiner Ecke in der Höhle. Aua! Wie lange spionierst du hier schon rum? Versuch bloß nicht mir weiszumachen, du hättest nichts gehört. Bitte, ich habe nur geschlafen. Tu nicht so, als hättest du nicht gehört, dass wir hier am Lagerfeuer gegrölt und gesungen haben. Sie glaubten es sich listig ausgedacht zu haben, denn sie hatten ja nicht gesungen. Aber ich war noch listiger. Doch, ein bisschen aber nur. Ich war so müde. Sie waren ganz sicher, dass ich wirklich geschlafen und nichts gehört hatte. Wo bist du zu Hause, du kleiner Fuchs, hä? Ich wohne... Wo sind deine Eltern, hä? Ich wohne... Weißt du nicht, dass es bei Todesstrafe verboten ist, diesen Weg zu betreten, hä? Ich wohne im Heckenrosental bei meinem Großvater. Aha. Und? Wie heißt dein Großvater? Ich nenne ihn nur Großvater. Und wo im Heckenrosental wohnt dein Großvater? In einem kleinen weißen Haus. Ich dachte, die Häuser im Heckenrosental sind wohl auch weiß wie im Kirschtal. Naja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Na, dieses Haus und dein Großvater, den wirst du uns wohl zeigen müssen. Ich musste mich zur Feder auf sein Pferd setzen und wir ritten los. In diesem Augenblick ging über den Bergen von Nangiala die Sonne auf. Die Berggipfel glühten. Etwas Schöneres und Großartigeres hatte ich noch nie gesehen. Und hätte ich nicht Kader und das schwarze Hinterteil seines Pferdes gerade vor mir gehabt, hätte ich wohl losgejubelt. Aber so tat ich es nicht. Nein, wahrhaftig nicht. Kleiner Mann. Nicht mehr sehr. Weiße Häuser gab es viele im Heckenrosental. Aber ich sah keines, auf das ich gewagt hätte zu zeigen. Überall waren Leute bei der Arbeit, aber nirgends einer, der wie ein Großvater aussah. Wir sind gleich da. Papalapap, du lügst! Wenn du lügst, dann kannst du dich auf was gefasst machen. Aber ich... Wir sind gleich... Kleiner Schisser, wer es glaubt dir? Und dann sah ich ihn. Da. Vor einem weißen Häuschen, dicht an der Mauer, saß ein alter Mann auf einer Bank und fütterte Tauben. Und unter all den Tauben war eine Schneeweiße dabei. Liebste Falle, ich zum Raube, einst im wilden Meer. Fliegt dann eine weiße Taube übers Meer zu dir. Die Brüder Löwenherz. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Astrid Lindgren. Aus dem Schwedischen übersetzt von Anna-Lise Kornitzki. Bearbeitung Maria Fremme. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Zweiter und letzter Teil: Kein Häuflein Dreck. Lass, o Liebste, sie zum Fenster zu dir herein, denn mit ihr wird meine Seele immer bei dir sein. Denn mit ihr wird meine Seele immer bei dir sein. Da vorne ist es. Ich sprang vom Pferd und mit wenigen Sätzen war ich bei dem Alten und schlang ihm die Arme um den Hals. Helf mir, rette mich. Sag, dass du mein Großvater bist. Mein Kleiner, wo bist du denn so lange gewesen? Ich hatte immer noch furchtbare Angst und war ganz sicher, dass er mich wegstoßen würde, wenn er Feder und Kader in ihren schwarzen Helmen hinter mir sah. Weshalb sollte er meinetwegen lügen und vielleicht deshalb in der Katlerhöhle landen? Aber er stieß mich nicht fort. Was hast du angestellt, du unseliges Kind? Das Soldaten dich heimbringen. In den Bergen hat er sich rumgetrieben, der Knirps. Er hat die Todesstrafe verdient und du... Du verdammter alter Trottel, ebenso! Schrei mir nicht so an! Siehst du nicht, wie verängstigt das arme Kind ist? Willst du es noch mehr erschrecken? Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Die Nacht war so lang und schwer gewesen. Mein Großvater ließ mich gewähren. Noch einmal, das sag ich dir. Noch einmal erwischen wir dieses Bürschchen zu verbotener Zeit außerhalb des Hauses. Dann erlebt ihr keinen neuen Tag mehr. Er nicht und du auch nicht. Hast du das verstanden? Ich habe verstanden, Tengelmann. Ich wünschte, oh, wie sehr wünschte ich mir, er wäre mein richtiger Großvater. Ich will gern dein Großvater sein. Aber mein Name ist Matthias. Und wie heißt du? Karl Löwen. Nein, mein richtiger Name ist geheim. Aha. Aber du kannst mich Krümel nennen. So, Krümel. Na dann, geh mal in die Küche, kleiner Krümel. Ich bringe inzwischen dein Pferd in den Stall. Matthias' kleine Küche war ärmlich eingerichtet, aber sehr sauber. Ein alter Tisch, eine Holzbank, ein paar Stühle und ein Herd standen darin. Und ein großer Schrank. So einen großen Schrank haben wir im Kirschtal. Nein. Ja, im Kirschtal. Ich weiß, ist gut, Krümel. Du musst dir hier bei mir nicht auf die Zunge beißen. Matthias stand lange am Fenster und guckte, als wollte er ganz sicher sein, dass niemand in der Nähe war. Mit diesem Schrank hat es eine besondere Bewandtnis. Komm, ich zeig's dir. Er stemmte die Schulter gegen den Schrank und schob ihn beiseite. Dahinter in der Wand, dicht über dem Fußboden, befand sich eine Luke. Matthias öffnete sie und man sah in einen kleinen Raum, eine winzige Kammer. Jemand lag dort auf dem Fußboden und schlief. Es war Jonathan. Jonathan. Ich rührte ihn nicht an. Ich weckte ihn nicht. Ich stieß kein Jubelgeschrei aus oder tat sonst was. Ich legte mich nur ganz still neben ihn und schlief ein. Wie lange ich geschlafen habe, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich den ganzen Tag. Und als ich aufwachte, saß Jonathan neben mir auf dem Fußboden. Er lächelte mich an, so wie nur Jonathan lächeln kann. Mein kleiner Krümel, hast du gut geschlafen? Eine Weile guckten wir uns nur an. Dann setzte ich mich auf. Du hast um Hilfe gerufen. Da lächelte Jonathan nicht mehr. Warum hast du gerufen? Ich habe Katla gesehen. Ich habe gesehen, was Katla tut. Ich wollte ihn nicht mit Fragen nach Katla quälen. Und außerdem gab es ja so viel zu berichten. Jossi ist der Verräter. Was? Ja, er hat ihnen verraten, dass es mich gibt. Sie sollen mich fangen, hat er gesagt. Dann würden sie auch dich kriegen. Und er will Sophia und Hubert hinter Schloss und Riegel bringen. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Bitte nicht, Jossi. Jonathan war ganz blass. Doch dann sprang er auf. Das muss sofort Sophia erfahren. Aber wie denn? Bianca, sie fliegt heute Abend zurück. Sophias weiße Taube. Also doch. Ich erzählte Jonathan, dass ich allein wegen dieser Taube jetzt bei ihm war und nicht in der Katlerhöhle. Ohne Bianca hätte ich es nie gewagt, Matthias anzusprechen. Matthias! Und? Schläft der kleine Krümel immer noch? Bitte, Matthias. Ist es schon dunkel draußen? Noch nicht, aber bald. In einer halben Stunde geht die Sonne unter. Dann hol sofort Bianca. Sie muss so schnell wie möglich zurückfliegen. Jossi ist der Verräter. Meine Güte. Dieser Jossi. Was gibt es bloß für Menschen? Im Schein einer alten Stalllaterne, die einzige Lichtquelle in der kleinen Kammer, schrieb Jonathan eine Botschaft an Sophia. Der auf ewig verdammt. Lautet Jossi, der Goldhahn, macht ihn rasch und schädlich. Mein Bruder ist jetzt hier. Komm, Krümel. Als die Abenddämmerung über dem Heckenrosental aufzog, gingen überall in den Häusern und Gehöften am Hang unter uns die Lichter an. Alles sah ruhig und friedlich aus. Aber so war es nicht. Das Tal war von einer hohen Mauer umgeben und wurde streng bewacht von Tengils Soldaten. In Matthias' Fenster brannte kein Licht. Es sah aus, als wohnte dort keine Menschenseele. Aber wir waren da. Komm, Krümel, hier entlang. Nicht drinnen im Haus, sondern draußen. Oh, was, pass auf. Matthias hielt an der Hausecke Wache. Und Jonathan und ich schlichen im Heckenrosengebüsch umher. Jonathan hatte sich das Gesicht geschwärzt und eine Kapuze tief über die Augen gezogen. Okay. So, hier versuchen wir es. Flieg, Bianca, flieg. Flieg ins Kirschtal. So schnell du kannst. Und hüte dich vor Jossis Pfeil. Ich weiß nicht, ob Sophias Tauben wirklich die Menschensprache verstehen. Flieg jetzt. Aber ich glaube fast, dass Bianca es tat. Flieg, bitte, bitte. Bianca schimmerte weiß in der Dämmerung. Gefährlich weiß. Hoffentlich schafft sie es. Wie leicht konnte sie gesehen werden, als sie über die Mauer flog. Geschafft. Sie ist weg. Doch die Wächter merkten zum Glück nichts. Wir sahen Bianca immer kleiner werden. bis sie nur noch ein kleiner weißer Punkt war, der in der Abenddämmerung verschwand. Was für ein Glück und Segen, dass du in den Bergen gewesen bist. Mein mutiger kleiner Krümel. Es war das erste Mal, dass mich jemand mutig nannte. Du hast das Beste aus allem gemacht. Sogar Tengils dumme Parole hast du rausgefunden, Krümel Löwenherz. Alle macht Tengil den Befreier. Aber brauchen wir sie denn? Wir sind doch jetzt drin im Heckenrosental. Man weiß nie. Irgendwann wird sie uns bestimmt nützlich sein. Ich würde euch ja gerne etwas anderes anbieten als diese Wassersuppe mit ein paar Flocken Hafer drin. Ihr hättet es euch verdient. Aber es gibt nichts. Nichts. Und nichts und nochmal nichts. Hat dieser Tengil dir alles weggenommen? Ja. Nicht nur mir, kleiner Krümel. Alle leiden. Niemand hier im Tal kann sich mehr satt essen. Doch, wir schon. Was? Hier, Sophias Brot. Oh. Hier. Danke. Und eine Hammelkeule. Die hat Hubert mir geschenkt. Jetzt, wo ich wusste, dass Hubert einer der unseren war und kein Verräter, konnte ich mich richtig über die Hammelkeule freuen. Komm mit, Krümel. Ich muss dir noch was zeigen. Was denn? Komm. Er kroch vor mir durch die Luke in den Schlupf. So nannte er die kleine Kammer hinterm Schrank. In Matthias' Haus wird tagsüber geschlafen und nachts arbeiten wir. Er schob die Matratze beiseite, auf der wir geschlafen hatten. Jetzt pass mal auf. Und hob ein paar lose Dielenbretter hoch. So, hier. Das ist das Ergebnis unserer Arbeit. Ich sah in ein schwarzes Loch, das geradewegs in die Erde führte. Was? Was ist das? Mein unterirdischer Gang. Aber wo führt er hin? In die Wildnis jenseits der Mauer. Wir müssen nur noch ein paar Nächte graben. Dann ist es soweit. Und wo willst du dann hin? Krümel, mein kleiner dummer Jan. Hast du schon vergessen, warum ich hier bin? Nein. Du willst in Tengils Land, in die Katla-Höhle, Orva befreien. Aber Jonathan, egal wie gefährlich es ist, ich komme mit. Tengils Burg lag in Kamanyaka, hoch oben in den Bergen der uralten Berge. Nur manchmal ließ er sich in einer prächtigen, vergoldeten Schaluppe, die von schwarz gekleideten Männern gerudert wurde, über den Fluss der uralten Flüsse fahren. So wie an diesem Tag, um sich den Menschen im Heckenrosental zu zeigen. Was du da hörst, ist der Wasserfall, auf den der Fluss der uralten Flüsse zufließt. Karmafall heißt unser Wasserfall. Das Rauschen des Karmafalls ist hier im Heckenrosental unser Wiegenlied. Ihm lauschen die Kinder, wenn sie schlafen sollen. Wenigstens das kann Tengil nicht verbieten. Und wenn der Wind so steht wie heute, ist der Karmafall besonders gut zu hören. Egal, wie hoch er seine Mauer baut, dem Rauschen des Flusses kann Tengil nichts befehlen. Aber die Kinder können doch nicht mehr am Flussufer spielen. Nein, leider nicht. Stell dir vor, Krümel, seit der Fluss hinter der Tengelmauer liegt, sind Kinder geboren, die den Fluss noch nicht einmal gesehen haben. Weil es per Todesstrafe verboten ist, auf die Mauer zu klettern. Alle im Heckenrosental hatten den Befehl erhalten, sich auf dem Marktplatz einzufinden. Matthias und ich standen in der Menge. Das Tor in der Mauer wurde geöffnet. Der schwarze Hengst des Tyrannen stand auf der Brücke. Ich bin froh, dass wir Jonathan überreden konnten, im Schlupf zu bleiben. Es wird immer gefährlicher für ihn. Tengel ist nervös, sonst wäre er heute nicht schon wieder hier. Ich sah Tengel vortreten und sich in den Sattel schwingen. Er trug eine Rüstung, so rot wie Blut. Was meinst du, Matthias? Was wird Tengel sagen? Gar nichts wird er sagen. Er spricht nicht mit den Menschen, die er zu Sklaven gemacht hat. Siehst du den hochmütigen Kerl da? Meinst du den Mann da neben Tengel? Genau. Er heißt Pjuke und ist Tengels Ratgeber. Pjuke saß auf einem Schimmel, der fast ebenso prächtig war wie Tengels Rappe. Um die beiden herum hielten Soldaten Wache. Tengel-Männer in schwarzen Helmen und schwarzen Umhängen mit gezogenen Schwertern. Pjuke wird reden, dass Tengel mit uns unzufrieden ist, dass wir zu wenig arbeiten und dass wir Tengels Feinde schützen. All dies dumme Zeug wird Tengel ihnen sagen lassen. Etwas anderes habe ich noch nie von ihnen gehört. Pjuke sagte genau das, was Matthias vorhergesehen hatte. Aber er sagte noch mehr. Und eines sollte euch besonders zu Herzen nehmen. Löwenherz ist noch immer nicht gefunden worden. Tja. Unser gnädiger Fürst ist darüber sehr ungehalten. Da hörst du's. Noch wartet der Fürst in seiner großen Güte mit der blutigen Strafe. Er hat sogar eine Belohnung ausgesetzt. 20 schöne Schimmel. Tja. Für denjenigen, der ihm Löwenherz bringt. Ihr seid immer in Gefahr. Das ist aber die Geduld des Fürsten ist bald zu Ende. Dann wird er das Heckenrosental schonungslos bestrafen. Und damit ihr einen Vorgeschmack davon bekommt, was das bedeutet, alle Männer, ich betone, alle, nur die Alten nicht, sollen sich in Reih und Glied vor unserem gnädigen Fürsten aufstellen. Wenn sie sich aufgestellt haben, zeigt Tengel mit seinem Finger auf die Männer, die er über den Fluss mit nach Kamanyaka nehmen will. So macht er es immer. Und jeder Fingerzeig ist ein Todesurteil. Die Männer werden sich schinden müssen, bis sie tot umfallen. Du da, ja du, komm nach vorne. Das ist Warum? Warum hat Tengel so viel Macht? Eines Tages wird er für alles bezahlen, was er den Menschen antut. Zurück im Matteshof konnten wir vom Küchenfenster aus drei Tengel-Männer betrunken im Gras liegen sehen. Sie hatten zur Feier des Tages ein Gelage veranstaltet. Das ist die Gelegenheit. Ich bin gleich wieder da. Wo will er denn hin? Pass bloß auf, Jonathan. Jonathan lief nach draußen. Aber ehe ich mich ängstigen konnte, war er schon wieder zurück. Mit einem Mantel und einem Helm in der Hand. Was willst du denn mit diesem Teufelszeug? Es können Zeiten kommen, wo wir es noch brauchen. In den darauffolgenden Nächten arbeiteten wir wie besessen an unserem Geheimgang. Er war fast fertig und das war gut so, denn Tengels Soldaten suchten in diesen Tagen wie verrückt nach Jonathan. Alle wussten, dass er bald zur Katlerhöhle aufbrechen würde. Aber noch waren wir nicht unterwegs. Ich sage wir, denn diesmal war Jonathan einverstanden, mich mitzunehmen. Wir hatten alles gut geplant. Aber dann, am Tag bevor es losgehen sollte, stand plötzlich ein Soldat im Stall. Was ist denn hier los, Alter? Du glaubst wohl, du hättest Sonderrechte, was? Aber da hast du dich geschnitten. Jeder durfte nur ein Pferd besitzen. In Matthias' Stall standen aber zwei Pferde, Fiala und Grimm. Das mit der Blässe, das hast du Tengel abzugeben. Heute Abend kommt einer unserer Männer aus Kamanyaka und holt es ab. Nein, Fiala gehört mir. Halt deinen Mund, Bengel. Fiala. Fiala berührte mit seiner weichen Schnauze mein Ohr, als ob er nicht wollte, dass ich weinte. Mein kleiner Krümel. Sie nicht, Fiala. Wenn ich dir nur helfen könnte. Aber kein Großvater kann das. Ich hasse Dengi. Er soll sterben. Sie dürfen dich nicht holen, Fiala. Sie dürfen Oder vielleicht nicht doch. Holen. Vielleicht können wir doch helfen, Krümel. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mach dir keine Sorgen, Krümel. Am Abend dieses Tages war es soweit. Jonathan nahm Umhang und Helm, die er den betrunkenen Wachen abgenommen hatte, kroch in den Schlupf und verschwand im Dunkel des Geheimganges. Guck nicht so traurig, Krümel. Es wird alles gut gehen. Du wirst Jonathan wiedersehen und Tengel kriegt deinen Fiala nicht. Sicher? Wie ich's doch sage. Und jetzt komm. Wir müssen Grimm und Fiala satteln und euer Gepäck aufladen. Sonst ist Jonathan gleich da und sie sind nicht fertig. Komm. Es ging alles gut. Jonathan, als Tengilmann verkleidet, gab sich am Tor als Soldat aus Karmaniaka aus. Alle Macht! Tengil, dem Befreier! Ich hätte ihn fast nicht erkannt, als er mit seiner Verkleidung in den Stall kam. Matthias, bestimmt gibst du Tengil mit großer Freude die beiden Pferde, richtig? Ja, was denn sonst? Hier, mach dich davon, schnell. Der Kerl aus Kamanyaka kann jeden Moment hier sein. Kommt. Ja. Als Tengilmann verkleidet, verließ Jonathan das Heckenrosental wieder. Mit Grimm und Fiala. Niemand merkte etwas. Nur der echte Soldat aus Kamanyaka wunderte sich, dass kein Pferd mehr im Stall war. Matthias? Ja? Ich weiß, dass du den geheimen Kampf im Heckenrosental leitest. So. Weißt du das? Solange bis Urwa befreit ist. Jonathan hat es mir gesagt. Ja, gerne tue ich es nicht, das kannst du mir glauben. Einen Kampf zu leiten, dazu tauge ich eigentlich nicht mehr. Ich bin zu alt. Aber es gibt Dinge, die man tun muss, sonst... Sonst ist man nur ein Häuflein Dreck. Ja, so könnte man es sagen. Aber manche Menschen wagen sich nicht und nicht immer kann man ihnen das verdenken. Aber du, hast du denn nie Angst? Aber sicher habe ich Angst. Fühl mal, wie mein Herz klopft. Alle haben wir Angst. Nur darf man es manchmal nicht zeigen. Kurz danach war es Zeit für mich, Matthias zu verlassen. Ich kroch allein durch den langen, finsteren Gang. Nein, Krümel, Löwenherz. Es macht nichts, dass es stockfinster ist. Nein, natürlich nicht. Du erstickst. Nein, du erstickst auch nicht. Ganz bestimmt nicht. Und wenn du rauskommst? Und wenn du rauskommst, bin ich ganz ist Jonathan da. Ganz bestimmt da. Und ja, Jonathan war da. Na also, Karl Löwenherz. Ein Glück. Da bist du ja endlich. Er saß im Dunkeln auf einem Stein. Und ein Stückchen von ihm entfernt standen Grimm und Fiala unter einem Baum. Wir verbrachten die Nacht unter einer Tanne. Erst im Morgengrauen ritten wir los. Weg von der Mauer des Heckenrosentals. Weg von den Tengil-Männern, die Jonathan suchten. Am späten Nachmittag standen wir auf der Hängebrücke, hoch oben über dem Fluss der uralten Flüsse. Ist das da unten der Karma-Fall, von dem mir Matthias erzählt hat? Ja, das ist der Karma-Fall. Tengil hat die Brücke über den Abgrund bauen lassen. Auf der anderen Seite ist Tengils Land, Karmaniaka. Siehst du den Pfad da drüben? Auf der anderen Seite? Ja! Er führt zur Katla-Höhle. Und weiter oben zu Tengils Burg. Wir folgten dem Pfad. Aber plötzlich brach ein Unwetter los. Wir suchten Schutz unter einem Felsüberhang. Komm, gib mir deine Hände. Es kam ein Blitz, besser, der sein grelles Licht über alles warf. Und in diesem Licht sah ich Cutler. Nein! Nein! Sie ist so schrecklich, Jonathan. Ja, Cutler ist ein Ungeheuer. Ein Drachenweibchen. Emporgestiegen aus der Urzeit und genauso grausam wie Tengir. Woher hat er sie? Aus der Cutler-Höhle. Tausend und abertausend Jahre hat sie dort ganz tief unten geschlafen. Niemand wusste, dass es sie gab. Doch eines Morgens ist sie aufgewacht. Sie kam in Tengils Burg gekrochen und hauchte alles mit ihrem tödlichen Feueratem an. Wo sie entlang kroch, da fielen die Menschen um. Alle. Und Tengil? Der ist durch die Seele der Burg um sein Leben gerannt. Als sie näher kam, hat er eine Kriegslore an sich gerissen. Er wollte seine Soldaten um Hilfe rufen. Aber als er in das Horn blies, kam Cutler wie ein Hund zu ihm gekrochen. Und seitdem gehorcht sie? Ja. Sie fürchtet sich, wenn er in sein Horn bläst und gehorcht ihm blind. Aber warum war sie vorhin hier draußen? Tengil hält sie angekettet in einer Höhle. Da hockt sie ständig, außer wenn Tengil sie mitnimmt, um die Menschen zu erschrecken. Ich habe sie einmal im Heckenrosental gesehen. Und da hast du geschrien? Ja, da habe ich geschrien. Aber jetzt kann sie uns nichts tun. Sie ist ja angekettet. Und kommt nur bis zu dem Felsen dort oben, wo du sie gesehen hast. Da steht sie meistens und starrt in den Karmafall. Aber warum macht sie das? Keine Ahnung. Manche sagen, sie sucht Karm. Wer ist Karm? Niemand hat ihn jemals gesehen. Er soll ein Lindwurm sein. Ebenso lang, wie der Fluss breit ist. Es ist bestimmt nur eine Sage, aber naja. Manche sagen, Karm hätte in der Urzeit im Karmafall gelebt. Sie glauben, dass Cutler ihn hasst und ihn nicht vergessen kann und dass sie deshalb immer dort oben steht und runterglotzt. Aber glaub mir, Krümel, es ist alles nur ein Märchen. Aber Cutler ist kein Märchen. Das stimmt. Wir ritten weiter zum Cutlerberg. Vielleicht war alles vorherbestimmt. Wie sonst hätte gerade dort, wo wir unsere Pferde abstellten, ein Fuchs sein sollen, der aus einem Gebüsch an der Felswand herausgerannt kam. Jonathan, hast du gesehen? Da ist ein Loch. Guck mal, genau da. Ja, es führt anscheinend direkt in den Felsen. Warte hier, ich sehe es mir mal genauer an. Ich will wissen, wo es hinführt. Jonathan verschwand in der Felswand. Jonathan! Ich starrte in den finsteren Schlund und wartete. Jonathan, wo bist du? Es dauerte mir viel zu lange, bis er zurückkam. Krümel! Krümel, es ist ein Eingang! Es ist ein Eingang, Krümel. Er führt direkt in den Berg hinein. Aber Jonathan, es ist doch viel zu dunkel. Krümel, ich muss da reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Jonathan hatte recht. Das riesige Bronzetor auf der anderen Seite des Berges wurde von Tengils Gefangenenwärtern bewacht. Das Kerkerloch, in dem Orwa gefangen gehalten wurde, lag dicht neben dem Bronzetor. Wenn es einen Weg gab, dorthin zu kommen, dann musste es dieser sein. Aber ich lass dich nicht alleine gehen. Ich gehe mit. In das schwarze Loch hineinzukriechen, das war wie in einen bösen schwarzen Traum eintauchen. Hier in diesem Berg war Cutler aufgewacht. Hier hielt Tengil seine Gefangenen. Und wir mussten diesen Berg durchqueren. Wir krochen und kletterten, rutschten und liefen durch die Dunkelheit. In dieser finsteren Welt gab es keine Zeit. Vielleicht war es draußen schon längst dunkel. Vielleicht war Orwa längst bei Cutler. Was meinst du, ob Orwa schon tot ist? Ich weiß es nicht, Krümel. Aber wenn du jetzt nicht den Verstand verlieren willst, dann denk lieber nicht dran. Irgendwann krochen wir durch einen Schacht. Und an dessen Ende kamen wir plötzlich in eine große Höhle. Tengils Kerker. Ober aus dem Heckenrosental. Mach dich bereit. Die schwarzen Scherben sind unterwegs. In einer Stunde wirst du zu Katla. Die Laterne darfst du während deiner letzten Stunde behalten. Damit du dich wieder ans Licht gewöhnst und Katla sehen kannst, bevor sie dich tötet. Wer ist da? Wir sind's. Die Brüder Löwenherz. Jonathan Löwenherz. In einem engen Holzkäfig hielten sie Orva gefangen. Wie ein armes Tier. Es war nicht leicht, ihn daraus zu befreien. Aber wir schafften es. Orva konnte nicht laufen. Er war zu geschwächt. Jonathan schleppte ihn durch die Höhle. Gerade noch rechtzeitig, bevor die schwarzen Scherben kamen. Weg! Der Gefangene ist weg! Schnell! In dieser Nacht führten die Orva durch die Unterwelt. Als wir endlich zerschunden und durchnässt wieder ans Tageslicht kamen, graute der Morgen. Orva sollte auf Jala reiten. Und sofort wurde Orva ein ganz anderer. Er sah aus, als würde er im Sattel wachsen und stärker werden. Jonathan und ich ritten auf Grimm. Wir ritten und ritten und nichts geschah. Doch dann kam ein Trupp Tengil-Männer hinter uns um eine Biegung. Zeig, was du kannst, Grimm. Schneller, lauf schneller. Her, hey, ja. Jonathan! Du musst mich hinter der nächsten Biegung abwerfen. Hol Oma ein. Traust du dir das wirklich zu, Krümel? Jetzt, Krümel! Jetzt! Mutiger kleiner Krümel! Ich rollte mich flink in eine Mulde und hörte von dort aus die Verfolger vorbeidonnern. Aber schon hatte Jonathan Orva eingeholt. Ich sah sie zusammen verschwinden. Ich war so froh. Ich rannte zum Fluss, kletterte auf eine Weide am Ufer und machte es mir in einer Astgabel gemütlich. Dicht am Baum schaukelte ein kleines Boot. Ich sah auf der Uferböschung eine Frau sich mit ihrem Pferd nähern. Sophia! Hallo, Sophia! Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass ich es war. Karl! Oh, Karl! Wie schön, dich zu sehen. Was machst du hier? Hey ho, Karl! Schau an, Karlchen Löwenherz! Als ersten erkannte ich Hubert. Und als ich den zweiten sah, wurde mir bald übel vor Schreck. Wo wollt ihr hin? Jossi will uns zeigen, wo man am besten die Mauer durchbrechen kann. Ja. Wir brauchen diese Information für den Tag des Kampfes. Damit wir einen Plan haben, ehe wir angreifen. In mir kochte es. Ich wusste ja, weshalb er gekommen war. Er war im Begriff, Sophia und Hubert in eine Falle zu locken. Sophia, wie geht es Bianca? Sie ist nie aus dem Heckenrosental zurückgekehrt. Bianca war also tot. Unsere Botschaft hatte Sophia nie erreicht. Karl, wie geht es Jonathan? Weißt du was von ihm? Das kann der Junge uns später erzählen. Ach was? Wir müssen an die bewusste Stelle, bevor es dunkel wird. Ich nahm all meinen Mut zusammen. Jossi würde mich bestimmt umbringen. Meinst du die Stelle, wo Tengils Soldaten auf der Lauer liegen? Was redest du da, Knirps? Komm jetzt. Wir reiten jetzt und später sprechen wir uns dann. Nein, Sophia! Mit dem Verräter sollst du nirgends hinreiten! Sophia vertraute Jossi. Das hatte sie seit eh und je getan. Später gibt es nicht, wenn du jetzt mit ihm reitest! Dann fiel mir etwas ein. Knöpf dein Hemd auf, Jossi! Zeig ihnen, was du auf der Brust hast! Jossi wurde kreidebleich. Nein. Er legte die Hand über die Brust. Jossi, tu, was der Junge sagt. Tu's. Nein, wir haben es doch eilig. Nein, nicht so eilig. Ich bin die Anführerin. Zeig mir deine Brust. Nein, Sophia. Doch. Fass mich nicht an. Nein. Da packte sie ihn mit festem Griff und riss ihm sein Hemd auf. Ein Drachenkopf. Blutrot. Das Cutler-Zeichen. Verdammte Idiotin! Jossi sah sich nach einem Fluchtweg um. Er sah das Ruderboot. Mit einem Satz sprang er hinein. Und ehe Sophia und Hubert ihn fassen konnten, hatte die Strömung ihn schon außer Reichweite getragen. Fast dunkel war es geworden, als der Fluss der uralten Flüsse Jossi zum Kammerfall trug. Seit Orvas Flucht erfand Tengil immer neue Mittel, die Menschen im Heckenrosental zu strafen und zu quälen. Der Hass gegen ihn und seine Soldaten wurde immer erbitterter. Aber dann war er da, der Abend vor dem lang ersehnten Tag des Kampfes. Alle werden morgen kämpfen, nur die Kinder nicht und die Kranken. Ich kann nicht töten, Orva. Das weißt du ganz genau. Der Sturm draußen vor den Fenstern passte zum Sturm des Kampfes, der am nächsten Tag losbrechen sollte. Komm, Krümel, leg dich schlafen. Matthias brachte mich zu meiner Schlafbank, die in der Küche stand. Im Schlupf musste jetzt Orva versteckt werden. Mach deine Augen zu, mein Kleiner. Versuch zu schlafen. Matthias, wenn wenigstens du nicht mit in den Kampf müsstest. Tja, komm. Da sagst du was. Ich hab solche Angst. Ich auch. Matthias streichelte mir über den Kopf. Doch egal, wie müde ich auch immer war, in dieser Nacht konnte von Schlaf keine Rede sein. Und als der Morgen kam, freute ich mich überhaupt nicht. Ja, weiter so, Freunde! Sie kämpften auf dem Abhang vor dem Matteshof. Ich sah Jonathan umherreiten, ohne Waffen. Denn egal wie, er musste dabei sein. Die Menschen glaubten an ihn. Sie mussten ihn sehen. Und ich hatte so große Angst um ihn. Haltet durch, Freunde! Jonathan war immer mittendrin. Ohne Pfeile, ohne Schwert. Der Sturm zerrte an seinen Haaren. Er wurde blasser und blasser. Und das Herz tat mir immer weh. Und dann kam das Ende. Den Schrei kannten alle. Hey, hey ja, komm, lauf! Ich sah Jonathan lauf. Sein Pferd anspornen. Wie ein Pfeil flog er den Hang hinab. Flog auf Tengil zu, flog an ihm vorbei. Freunde, ich hab sie! Tengil saß wie erstarrt vor Schreck auf seinem Pferd. Alle warteten, was nun geschehen würde. Auch Cutler. Cutler wandte sich gegen den, dem sie bis dahin blind gehorcht hatte. Tengils Stunde hatte geschlagen. So endete der Tag des Kampfes. Viele hatten ihr Leben lassen müssen. Sehr viele. Jonathan war nichts passiert. Auch Sophia nicht. Hubert war tot. Er war als erster gefallen. Wir sind frei! Unser Peiniger Tengil lebt nicht mehr! Ja, es war jetzt frei, das Heckenrosental. Doch die Toten lagen da und wussten es nicht. Matthias war tot. Ich hatte keinen Großvater mehr. Bald ist das Heckenrosental wieder so, wie es früher gewesen ist. Nein, dachte ich. So wie früher wird das Heckenrosental nie wieder sein. Nicht für mich. Nicht ohne Matthias. Und unten am Hang lag Katla. Wie ein großer, unheimlicher Klumpen. Still und gesättigt von Blut. Wir können nicht feiern, nicht jubeln. Nicht unsere Toten betrauern, solange Katla hier ist. Aber nur ein einziger kann sie in ihre Höhle zurückführen. Ich weiß, Over. Wenn du sie dorthin bringst und ankettest, erledige ich den Rest, sobald die Zeit gekommen ist. Willst du uns ein letztes Mal helfen, Jonathan? Wir ritten am Fluss entlang und sprachen kein Wort, Jonathan und ich. Vor Einbruch der Nacht musste Katla in ihrer Höhle angekettet sein. Dort würde sie hungern, bis sie schwach genug war und Orva sie töten konnte. Nie wieder sollte sie jemandem etwas zuleide tun. Endlich hatten wir den Karma-Fall erreicht. Kamanyaka! Hier siehst du uns zum letzten Mal! Katla sah ihren Felsen jenseits des Flusses. Sie schien nervös. Und da geschah es. Ihr rauchender Atem traf Grimms Hinterbeine. Ich dachte, jetzt stürzt Jonathan in den Karma-Fall. Nein! Aber er stürzte nicht. Sondern die Kriegslore fiel ihm aus der Hand und verschwand tief unten im brausenden Wasser. Katlas grausame Augen hatten alles gesehen. Sie wusste, dass sie jetzt keinen Herrn mehr hatte. So schnell wir auch die Berge hochhetzten, Katla blieb uns dicht auf den Fersen. Ich war sicher, dass es kein Entkommen gab. Doch plötzlich blieb sie stehen, unter uns auf der schmalen Felsplatte über dem Karma-Fall, wo sie immer stand und in die Tiefe starrte. Krümel, sie schaffen es nicht. Krümel, wir müssen absteigen. Grimm und Fiala konnten nicht mehr. Wir waren verloren. Das wussten wir. Und Katla wusste es auch. Du rührst Krümel nicht an, hörst du? Du Scheusal! Mein Krümel rührst du niemals an! Jonathan packte einen Felsbrocken, der dicht neben der Felskante lag, und versuchte ihn zu bewegen. Er muss wohl sehr lose gewesen sein, denn er rollte los. Der Stein tötete Katla nicht, aber er traf sie und sie stürzte rücklings in den Karma-Fall. Und dann sahen wir ihn, den riesigen Lindwurm. Kam. Giftgrün tauchte er aus der Tiefe empor und war ebenso wenig ein Märchen, wie Katla es gewesen war. Kam warf sich über Katla, wand sich um ihren Leib und würgte sie so heftig, dass das todbringende Feuer in ihrer Brust erstickte. Katla war tot. Und Kam hatte keinen Kopf mehr. Aber trotzdem gab sein Leib die tote Katla nicht frei. Eng ineinander verschlungen, sanken die beiden Ungeheuer in die Tiefe. Und die gewaltigen Wassermassen des Karma-Falls spülten ihr giftgrünes Blut fort. Der arme Grimm, der arme Fiala. Ich weiß nicht, wie wir sie wieder auf die Beine brachten. Ein letztes Mal gingen wir mit ihnen über die Brücke und verließen Kamanyake. Und kaum hatten wir das Ende der Brücke erreicht, sanken sie wieder nieder. Jonathan? Ja? Wo glaubst du, ist Matthias jetzt? Ach, mein kleiner, tapferer Krümel. Erinnerst du dich an den Morgen, als du solche Angst hattest, weil ich dich allein im Kirschtal zurücklassen musste? Weißt du noch, was ich da zu dir gesagt habe? Ja, Du hast gesagt, falls du nicht zurückkommst, dann sehen wir uns in Angilima wieder. Mhm. In Angilima ist noch die Zeit der Lagerfeuer und der Sagen. Es ist eine schöne, heitere Zeit. Voller Freude und Spiel. Matthias ist jetzt in Angilima. Er hat einen alten Hof im Apfeltal. Es ist der schönste Hof im schönsten und grünsten Tal von Nangilimas Tälern. Und bald ist es Zeit, auf dem Hof die Äpfel zu pflücken. Wir könnten ihm helfen. Und wir könnten bei ihm wohnen. Auf dem Matteshof im Apfeltal. In Nangilima. Mhm. Aber wir waren nicht in Nangilima. Es dunkelte immer mehr in den uralten Bergen von Nangiala. Und schwarze Vögel schwebten über uns. Ich muss dir was sagen, Krümel. Was? Eine Flamme von Katla hat mich getroffen. Nein! Als wir vor ihr auf der Flucht waren. Musst du jetzt wieder sterben, Jonathan? Nein. Aber ich möchte es. Ich kann nur noch die Arme bewegen und bald kann ich auch das nicht mehr. Aber es geht doch bestimmt wieder vorbei. Nein, Krümel. Es geht nie vorbei. Ich werde immer weniger werden. Ach, wenn ich doch bloß nach Nangilima kommen könnte. So wie Grimm und Fiala. Aber sie schlafen doch hinter uns. Nein, mein kleiner, tapferer Krümelöwenherz. Sie schlafen nicht. Katlas Feuer hat auch sie getroffen. Sie sind tot. Da begriff ich, was ich zu tun hatte. Ich dachte an den Abgrund des Felsens, auf dem wir lagerten. Ich nehme dich auf meinen Rücken, Jonathan. Du hast es auch einmal für mich getan. Zu Hause, in der Stadt, als du mit mir aus dem Küchenfenster gesprungen bist. Und jetzt tue ich es für dich. Ich springe mit dir nach Nangilima. Das ist nur gerecht. Ja, es ist gerecht. Wenn du es nicht wagst, dachte ich, dann bist du nur ein Häuflein Dreck. Und du wirst es immer bleiben. Aber, Krümel, traust du dir das zu? Nein. Aber ich tu's. Ich nehme dich auf meinen Rücken und wir springen. Doch nicht wir würden springen, ich musste es tun. Aber vorher möchte ich noch eine Weile bei dir sitzen, bis es stockfinster ist. Damit ich nicht sehe, verstehst du? Ach, Krümel. Ich stand mit Jonathan am Abgrund. Tiefste Schwärze hatte sich über Nangiala gelegt. Krümel, Löwenherz. Ja. Hast du Angst? Und die Nacht war wie aus Samt. Nein, doch. Ja, ich hab Angst. Aber ich tue es trotzdem. Ich trug Jonathan auf meinem Rücken. Tapferer kleiner Bruder. Krümel Löwenherz. Er hatte die Arme fest um meinen Hals geschlungen. Ich tue es. Und dann werde ich nie wieder Angst haben. Und jetzt. Ah!